hearse is dead. Not good. The hearse is dead. I'm gonna go get some more.

geht mir tierisch auf den Sack. Mit den Arschlöchern rumzureden. Hallo Werner!